Verehrte Hörer, wir befinden uns mit unserem Mikrofon in der Sitzprobe der Berliner Philharmoniker. Wilhelm Furtwängler, der diese Probe selbst leitet, um die akustischen Verhältnisse des Saales auf das Genaueste zu erproben, wird in wenigen Minuten zu Ihnen in seinem Künstlerzimmer sprechen. Herr Dr. Furtwängler, Westdeutschland steht noch im Banne jener erfolgreichen Konzertreise, die Sie mit Ihren prächtigen Berliner Philharmonikern durch zahlreiche Städte der Bundesrepublik, ja über die Grenzen hinaus, unternommen haben. Der Besuch dieser Konzerte war für alle, die dabei sein durften, ein beglückendes Wiedersehen mit Ihnen und Ihrem einzigartigen Orchester. Wir haben nach den langen, schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren feststellen dürfen, dass der Name Furtwängler und der Ruf der Berliner Philharmoniker wie in den vergangenen Tagen, so auch heute, höchste künstlerische Verheißung und Erfüllung bedeuten. Das Beglückendste aber war für mich zu sehen, dass unter den vielen, die dieses Erlebnisses teilhaftig werden durften, auch junge, musikbegeisterte oder gar musikausübende Menschen sein durften. Was Sie, die wohl zum ersten Male die Kunst nicht nur als Frage, sondern als Antwort, nicht nur als Zweifel, sondern auch als Hoffnung, als Gewissheit empfanden, bei den Klängen etwa einer Leonoren-Ouvertüre oder der mächtig aufgeführten Bruckner-Symphonie in Ihre Herzen aufnahmen, das ist mehr als der Eindruck einer flüchtigen Stunde. Es ist ein Same, dessen Früchte wir noch nicht übersehen können, dessen Wachstum wir uns aber heute schon freuen dürfen. Diese Aufgabe, Herr Dr. Furtwängler, unserer Jugend das große musikalische Erbe nahezubringen, ist ja, wie ich weiß, auch Ihr besonderes Anliegen. Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn unsere europäische Musik überhaupt noch fortgesetzt werden kann, das nur von Menschen geschehen kann, die die Konventionen und Begriffsverhärtungen, die in Bezug auf alle große Musik, besonders in den letzten Jahrzehnten, überhand genommen haben, nicht kennen und von neuem anfangen. Und das ist die Jugend. Nichts ist wichtiger, als dass die Jugend unmittelbar an die große Musik herangeführt wird. Wichtig sowohl für sie wie für den Bestand dieser Musik selber. Für die Leute freilich, die intellektuelle Kontrolle über vollmenschliche Hingabe an ein Kunstwerk stellen, ist alle Kunst im tieferen Sinne überflüssig. Kunst ist ein Ausdruck der Liebe. Wer die Liebe negiert, negiert auch die Kunst. Die Jugend aber glaubt noch an die Liebe. Herr Doktor, man hat auch in Bremen vor Ihrem Konzert die Wahl Ihres Programms, das sich, wie man es bezeichnete, ausschließlich dem klassisch-romantischen Werkkreis verbunden fühlte, kritisiert. Nun aber haben wir Ihr Konzert erlebt und wir alle haben es gespürt, wie eng und klein solche Fragen angesichts einer solch priesterlich dargebotenen Kunst wirken. Uns wurde dabei bewusst, wie sehr gerade jene scheinbar längst verstandene Musik jener letzten Erfüllung bedarf, um uns so tief und unmittelbar anzusprechen. Ich kann nicht finden, dass man den klassisch-romantischen Werkkreis so eng begrenzen darf. Er ist so weit wie die Welt. Es wird sich erst später zeigen, wie wenig alle diese Musik mit den herkömmlichen historischen Begriffsbestimmungen gekennzeichnet ist. Für mich ist es völlig gleichgültig, welcher Epoche ein Werk angehört. Wesentlich ist allein, ob es für uns Menschen von heute lebendig ist. Ich habe eine persönliche Bindung zu jeder lebendigen Musik, gleichgültig, ob sie historisch gesehen, romantisch, klassisch oder modern ist. Viele Gedanken, Herr Doktor, die Sie mir im vergangenen Sommer in unseren Gesprächen am Genfer See mitteilten, sind seit jenem Bremer Konzert wieder in mir aufgebrochen. Unter anderem auch jene Worte von der Ganzheit, mit der Gesamtmusiker wie Bach, Mozart oder Beethoven noch Publikum und Musiker zu umschließen vermochten. Wir heutigen Menschen haben uns weit von dieser Ganzheit entfernt. Und doch ist sie, wie uns ihr Konzert zeigte, in den Sternenstunden der Kunst noch möglich. In diesem Konzert fühlten wir die Ganzheit, die einst Musik, Interpreten und Publikum verband und erfüllte. Aber sieht man nicht daraus, dass das Publikum immer noch bereit ist, sich mitnehmen zu lassen, wenn es nur wieder das Ereignishafte der Kunst spürt? Liegt hier nicht vielleicht der Schlüssel zu der sogenannten Krise unserer Musikkultur? Die Ganzheit, von der Sie sprechen, ist immer da, wo ganze Menschen sind. Und das sogenannte Publikum, wenn es richtig und in seinem eigentlichen Wesen und Sinn verstanden wird, ist dieser Ganzheit und damit einem natürlichen und vollkräftigen Aufnehmen der Kunst immer nahe. Ich möchte sogar sagen, immer gleich nahe. Es sind die Bestrebungen der sogenannten Fachleute, der Spezialisten, der Intellektuellen, diese Ganzheit zu zerstören, das instinktiv richtige und natürliche Urteil des Publikums zu schwächen, zu beeinflussen. Wenn es einem Künstler gelingt, und sei es auch nur für kurze Zeit, ein Gefühl der natürlichen und vollen menschlichen Beziehung zur Kunst in den Hörern zu erwecken, so ist das für ihn der schönste Lohn, den er sich wünschen kann. Verehrter Herr Dr. Furtwängler, ich habe Sie um dieses Gespräch gebeten, nicht um mit Ihnen ein sogenanntes Interview zu veranstalten, sondern weil wir in Ihnen eine der wenigen noch wirkenden schöpferischen und nachschöpferischen Kräfte besitzen, die in all der Auflösung unserer Zeit noch nicht den Blick für das Ganze verloren haben und die aus der Liebe und immer neuen Hingabe an ihre Kunst diese für uns aus der Kälte des einsamen Intellekts wieder in die warme Heimat des Gefühls und des Herzens zurückzuführen vermögen. Hierfür und für Ihre Worte, Herr Dr. Furtwängler, möchte ich Ihnen auch im Namen Ihrer vielen Freunde noch einmal danken.